alle. Hier melden sich Bölle, Michael, Claudia und Bohne. Kennt ihr unsere neuen Abenteuer schon? Nein, noch nicht? Na dann aber ab wie Bohnen. So. Funk Fuchs 3 an Fuchs 1. QRV, kommen. Funk Fuchs 1 an Fuchs 3. 10 bis 2, was liegt an? Was machen wir heute Nachmittag? Muss nachher Fuchs 2 rufen. Komme mit Matheaufgabe nicht zurecht. Roger. Funk Fuchs 1 an Fuchs 3. Ich hatte mit unserer Matheaufgabe heute auch Schwierigkeiten. Hör zu, mein Vater hat bei der Erbsensuppe einen neuen F-Spruch für uns gefunden. Raus damit! Farbige Felsen fänden Funkfüchse fulminant. Fleckige Fohlen fürchterlich. Feuriges Feigeneis froh machen. Dass ihm immer wieder ein neuer Satz einfällt. Das ist noch nicht alles. Beim Gemüsemann hatte heute Schülern aus der Unterstufe zugehört. Die haben sich gegenseitig was von den Funkfüchsen aus der 8. und 9. Klasse erzählt. Und wie man sie erkennt und sie auseinanderhält. Das kommt von der Geschichte mit der Haschespande. Erzähl mal. Claudia heißt das Mädchen mit dem schönen goldenen Pferdeschwanz und den langen Beinen. Man nennt sie Delfin, weil sie so gut schwimmen kann. Dieter ist ihr großer Bruder. Der wird bestimmt mal als Langläufer berühmt. Er ist groß und dünn. Deshalb heißt er Bohne und hat Haare wie ein Igel. Wie überaus witzig. Na, weiter zu Bohne. Ich vergesse. Beide sind Kinder vom Direx. Das muss ja schrecklich sein, haben die Kleinen gesagt. Hoffentlich hört das unser Vater nicht. Michael Dummer wird Michael genannt und weiß einfach alles. Na, na, Bömmel. Er hat immer so schöne, ordentliche Haare. Das war's. Wieso? Da fehlt doch noch Funkfuchs 1, Herr Jochen Jeitz. Für mich haben Sie so das Übliche gesagt. Zweitschnellster Läufer der Schule zum Beispiel. Und kugelrund. Außerdem im Besitz der leuchtendsten roten Locken, die man sich vorstellen kann. Dann wäre noch zu sagen... Hey, Bohne! Wohl vom wilden Affen gebissen. Funkfuchs 3 an Fuchs 1. Stürmende Schwester macht weiteres Gespräch unmöglich. Ende. Heute ist der 25. August. Am 25. August 1900 ist Friedrich Nietzsche gestorben. Ach, Mensch. Entschuldige, ja. Ist ja der Todestag der kleinen Oma. Ich komm. Funkfuchs 3 an Fuchs 1. Bömmel, wir fahren jetzt zum Friedhof. Es ist der Todestag meiner Großmutter. Wenn wir zurück sind, melde ich mich wieder. Ende. Funkfuchs 1 am Funkfuchs 3, 74, Ende. Der Weg von der Papageiensiedlung, in der die Funkfüchse wohnen, ist im Wagen schnell zurückgelegt. Herr Becker lässt Claudia und Bohne aus dem Wagen klettern. In gut einer Stunde kann ich euch hier oder irgendwo in der Nähe abholen. Wie wär's mit der Eisdiele? Wir warten gern auf dich. Wie nett, von seinen Kindern zum Eisessen eingeladen zu werden. Von wegen eingeladen. Nun sieh dir das an. Die sind wohl ganz verrückt. Sitzen auf den schönen weißen Bänken, die Füße auf den Sitzen, die Hinterteile auf den Lehnen. Anscheinend können sie ihr Bier nur genießen, wenn sie sich pflegelhaft benehmen. Hey, ihr! Mensch, halt dich zurück. Lass die mich. Sind in der Übermacht. Seid ihr total übergeschnappt? Wisst ihr denn nicht, wo ihr seid? Wir wissen es, aber offenbar weißt du es nicht, Süße. Nicht übel, was, Kumpels? Sie solltet euch schämen. Warum sollten wir das? Die sich hier die Radieschen von unten betrachten, können uns nicht mehr hören. Und du solltest uns auch nicht hören, wenn du keine Unannehmlichkeiten haben willst. Ist das klar? Das ist wohl alles, was ihr könnt, ihr Friedhofsschänder. Oh, oh. So. Oh, haut ihr in die Fresse. Kann Natürlich los. Kann die Knollennase nicht wissen, dass Bohne ein gut trainierter und sehr geschickter Judokämpfer ist. Und so dauert es nicht lange, bis Bohne den viel größeren mit einem fetten Schwung in einen Holunderbusch befördert hat. Der Friedhofsgärtner. Schnell weg. Dem hast du es aber gegeben. Der ist ja wie eine Rakete durch die Luft geflogen. War das nicht ein bisschen unvorsichtig von dir? Das hätte leicht ins Auge gehen können. Stell dir vor, was Vater zu der Schlagzeile gesagt hätte. Kinder des hiesigen Schuldirektors in Schlägerei auf dem Friedhof verwickelt. Das wäre verflixt peinlich gewesen. Aber da hilft doch nur eins dazwischenschlagen. Bist du mal tüchtig, was abbekommst. Sag mal, was ist denn hier los? Das ist doch Frau Berke. Guten Tag, Frau Berke. Wer hat denn das angestellt mit dem Grab ihres Mannes? Seht euch das an! Diese Verbrecher haben wieder den Grabstein umgeworfen. Alle Blumen sind zerdrückt. Das ist jetzt schon das dritte Mal in 8 Wochen. Und sie werden es wieder und immer wieder tun. Oh Gott, was sind das bloß für Menschen? Ach, Frau Barke, nun setzen Sie sich erst mal hin und erzählen Sie. Immer in der Nacht von Freitag auf Sonnabend passiert es. Oh, warum tut man mir das an? Das kann doch nur ein Verrückter sein. Nein, nein, das sind mehrere. Seht euch das doch mal an. Das sind mindestens 10 Grabsteine umgeworfen. Und von einigen sind sogar die Bronzebuchstaben abgeschlagen worden. Warum denn das? Sie werden das wertvolle Metall verkaufen. Ja, das glaube ich auch. Und niemand hilft uns. Haben Sie denn schon mal mit dem Friedhofswärter gesprochen? Ach ja, der hat gesagt, dass er sich nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen könnte. Er habe die Vorfälle der Polizei gemeldet und die gehe jetzt ab und an Streife über den Friedhof. Junge, lass das doch. Der Stein ist doch zu schwer. Vielleicht schaffe ich es mit diesem Knüppel. Hier liegt was. Ein Schlüsselbund. Und ein Streichholzbrief hier mit Reklame. Es hat keinen Zweck, der ist zu schwer. Frau Berge, wir werden dafür sorgen, dass Ihnen der Stein wieder aufgerichtet wird. Und außerdem werden wir uns darum kümmern, dass so etwas Schlimmes nicht wieder vorkommt. Wollt ihr das wirklich tun? Sie können sich auf uns verlassen. Ja, klar. Danke. Ich danke euch schön. Vielen, vielen Dank. Frau Berke wendet sich wieder den Blumen auf dem Grab ihres Mannes zu. Bohne und Claudia gehen ein paar Reihen weiter, wo das Familiengrab der Beckers liegt. Sie haben auch hier die Bronzebuchstaben abmontiert. Wir müssen diesem bösen Treiben ein Ende machen, egal wie. Glaubst du, diese Burschen ließen sich so leicht fangen? Das hat die Polizei auch schon vergebens versucht. Trotzdem werden wir es auch versuchen. Wir müssen zuerst mal mit Bimmel und Michael beraten, was zu tun ist. Hiermit und mit dem Streichholzbriefchen müssen wir den Fall sehr einfach lösen können. Schau mal, auf dem Streichhölzern steht Kolibri-Bar. Einer von der Bande muss die Schlüssel und die Streichhölzer verloren haben, als er den Grabstein umstürzte. Und wenn wir den Verlierer finden, haben wir einen der Grabschänder erwischt. Klar? Und durch ihn werden wir auch die anderen finden. Du willst also wieder Detektiv spielen, was? Ja. Ob die Kerle von vorhin was damit zu tun haben? Das glaube ich nicht. Die würden doch dann hier nicht so ungeniert herumlaufen. Ich weiß nicht, dieser mit der Knollennase? Ach, wenn wir herausbekommen haben, wem die Schlüssel gehören. Ich denke, wir tippen einen Zettel und pinnen ihn an die Bäume nahe dem Vorder- und dem Hintereingang des Friedhofes. Das ist gut. Wir dürfen bloß nicht erwähnen, wo wir den Schlüsselbund genau gefunden haben. Das ist klar. Nun können sich Bohne und Claudia endlich um das Grab kümmern. Die Blumen kommen in eine Vase, ein bisschen Unkraut ist zu zupfen. Claudia wischt den Stein ab und jedes Mal zuckt sie zusammen, wenn sie an die Schraublöcher gerät, mit denen die Buchstaben befestigt waren. Wie kann man nur so etwas Gemeines tun? Das muss Vater jedenfalls sofort erfahren. In der Eisdiele wartet er bereits auf die beiden. Hallo Häuptling, kommen wir zu spät? Wir müssen was berichten. Heraus damit. Was habt ihr schon wieder angestellt? Soll ich noch mehr weiße Haare kriegen? Es ist... Grabständer haben die Buchstaben von Omas Grab geklaut und eine Menge Grabsteine umgestürzt. Den von Herrn Berke schon zum dritten Mal. Sie haben was? So etwas ist doch wohl nicht möglich. Wir werden sofort die Polizei verständigen. Das haben die Betroffenen auch schon gemacht, Vater. Aber es hat nicht geholfen. Die Bande ist zu clever. Die werden mit Sicherheit einige Zeit verstreichen lassen, ehe sie wieder zuschlagen. Ich glaube, es muss ganz anders verfahren werden. Und wie ich dich kenne, hast du bereits ein unfehlbares Verfahren entwickelt. Wir werden zuerst die Burschen ausfindig machen und dann die Polizei verständigen. Wenn wir ihnen einen Köder... Halt, so haben wir nicht gewettet. Ihr habt versprochen, euch in Zukunft aus allem herauszuhalten. Habt ihr nicht schon genug Zeit vergeudet durch eure Krimispiele mit den Funksprechgeräten? Aber diesmal geht's uns selber an. Die Polizei wird einige Routinestreifen gehen und dann die Angelegenheit auf sich beruhen lassen. Tote haben keine Stimme und zählen deshalb nicht. Ihr habt aber eine schlechte Meinung von unseren Stadtvätern. Richtig. Und deshalb müssen wir uns selber dran machen, die Sache zu klären. Während der Heimfahrt überzeugen die Kinder ihren Vater davon, dass sie unbedingt versuchen müssen, die Grabschänder zu stellen. Und Bohne weiß auch schon wie. In groben Zügen schildert er, wie er sich das Vorgehen der Funkfüchse denkt. Vater Becker stimmt diesem Plan unter der Bedingung zu, dass sofort die Polizei eingeschaltet wird, wenn eines der Bandenmitglieder ausfindig gemacht worden ist. Komm mit in mein Zimmer, Claudia. Wir müssen die anderen rufen. Funkfuchs 3 an alle Füchse, wer hört mich? Funkfuchs 3 an alle Füchse, wer hört mich? Funkfuchs 1 an Fuchs 3, höre dich gut, kommen! Funkfuchs 3 an Fuchs 1, habe großes Problem. Bitte in einer halben Stunde bei uns sein. Was ist mit Michael? Nein, alle Füchse. Habt ihr schon wieder Probleme mit Mathe? Fuchs 3 an alle Füchse. Wir haben einen neuen Fall. Nur noch Fall? Soll das heißen, dass wir einen neuen Auftrag bekommen? Fuchs 3 an alle Füchse. So ist es. Ende. Natürlich sind Michael und Bömmel pünktlich im Hause Bäcker. Claudia hat Zitronensaft vorbereitet. Sie setzen sich auf der Terrasse in die Sonne. Wo ist denn Bohne? Der ist oben und tippt. Was tut er? Er tippt. Es gibt da so ein Ding, weißt du, meine Schreibmaschine. Wenn man zufällig auf die richtige Taste zum richtigen Moment drückt, dann sieht es aus wie gedruckt. So kann man sogar Bohnensauklaue lesen. So, das wäre erledigt. Was ist erledigt? Worum geht's beim neuen Fall? Wo wart ihr? Leider muss der große Häuptling uns jetzt verlassen. Die Erdbeeren müssen dringend umgepflanzt werden. Verstanden. Kurz gesagt, wir wollen die Grabschänder schnappen, die auch von unserem Grab Bronzebuchstaben abmontiert und eine Menge von Grabsteinen umgeworfen haben. Ja, und wie wollen wir das anfangen? Ja. Ich denke mir das so. Unter einem der umgestürzten Steine habe ich diesen Schlüsselbund und diese Streichhölzer gefunden. Kolibribar steht drauf. Ich nehme an, dass einer der Kerle die Sachen verloren hat, als er sich an den Grabstein zu schaffen machte. Deswegen habe ich eine Fundanzeige getippt, klar? Mhm. Die bringen wir an den beiden Eingängen des Friedhofes an. Na gut. Nun müssen wir uns nur noch überlegen, welche Adresse wir angeben als Wohnung des ehrlichen Finders. Mhm. Am besten ist es, wir nehmen meine Telefonnummer. Wenn der Verlierer anruft, bestelle ich ihn zu mir. Ja. Schließlich kann man erwarten, dass jemand gerne einen kleinen Weg unternimmt, um so einen großen Schlüsselbund wiederzubekommen. Wenn er sich dann auf den Rückweg macht, können wir ihm folgen. Vorher könnte ich versuchen, ihn ein bisschen auszuhorchen. Gut. Und in der Kolibri-Bar rufen wir an. Hier steht ja die Telefonnummer unter diesem komischen Vogel. Soll wohl ein Kolibri sein. Mach ich gleich mal. Ja, ich weiß, dass Sie erst nachmittags öffnen. Man hat mich eingeladen in Ihre Bar. Ich habe aber Ihre Adresse nicht. Ich bin auf der Durchreise hier. Aha, Kaiserstraße 76, erste Etage. Ich danke Ihnen. Das ist doch ganz in der Nähe des Friedhofes. Mhm. Passt mal auf, es wird gar nicht lange dauern. Wenn wir unsere Anzeige an einer der günstigen Stellen angebracht haben, wird der Verlierer sich schon bald melden. Dann bestellst du ihn zu dir, Michael, und wir werden alle in der Nähe sein. Okay. Und wenn wir jemanden schnappen? Dann werden wir ihn der Polizei melden und auch die Presse informieren, damit ein für alle Mal Schluss ist mit diesen Untaten. Kann ich mich auf euch verlassen? Bitte, nehmt euch in Acht. In die Kolibri-Bar dürft ihr nicht gehen. Das werden wir auch nicht. Großes Ehrenwort, großer Häuptling. Am nächsten Nachmittag sitzen die vier Freunde in Michaels Zimmer. Sie haben sich das Telefon hereingeholt und starren es nun schon seit einer Stunde an. Aber es will und will nicht läuten. Doch da. Endlich. Ich geh schon ran, Mutter. Hier bei Dummer? Hier Krache, großes K, kleine Rache. Na, guten Tag, Sie wollen sicher meinen Vater sprechen. Michael Dummer möchte ich haben. Der bin ich. Na, es ist wegen meinem Schlüsselbund. Ich habe ihn nämlich verloren, als ich vorgestern über den Friedhof nach Hause ging. Wo haben Sie ihn denn gefunden? Am Südeingang, neben der Bank, die da steht. Ja, da habe ich mit meiner Freundin gesessen und den Drosseln zugehört. Kann ich den Schlüssel wieder haben? Natürlich, Herr Krache. Würden Sie mir bitte noch sagen, welche Schlüssel an dem Bund sind? Sie verstehen. Natürlich, natürlich. Zwei große Schlüssel, ein Patentschlüssel, ein Haustürschlüssel und ein Schlüssel für mein Schließfach bei der Sparkasse, Nummer 1222. Stimmt, Herr Krache. Das ist Ihr Bund, was ich hier habe. Kann ich mir den Schlüssel gleich abholen? Ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt. Kann ich Sie irgendwo treffen? Kommen Sie in die Kolibri-Bar. Ich bin in einer halben Stunde da. Woran kann ich Sie erkennen? Ich werde eine Aktentasche tragen. Bis dann. Nett von Ihnen. Bis dann. Juhu! Wir haben Sie! In die Tasche packe ich Vater Schinorette. Wenn ich den Schlüsselbund heraushole, schalte ich Sie ein. Dann kann ich euch vorführen, was der Herr gesagt hat. Genau. Die Funkfüchse trennen sich. Michael wird sein Mofa benutzen und die anderen beeilen sich, mit den Rädern in die Kaiserstraße zu fahren. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Michael bleibt nur kurz in der Bar. Zum Erstaunen von Claudia, Bohne und Bömmel steigt er nach kurzer Zeit in einen alten grünen Wagen. Claudia und ihr Bruder erkennen den Fahrer sofort. Es ist der Knollnasige vom Friedhof. Fängt Ihr Vorname auch mit M an? Sie haben da so ein großes Bronze-M am Autoschlüssel. Ja, Matthias. Und Sie heißen? Ach ja, Michael. Michael Dummer war der Name. Ja. Fein, Michael. Dann auf du und du. Gern, Matthias. Nett, dass du mich nach Haus bringen willst. Was ist denn das für eine Zielscheibe auf dem Rücksitz? Das ist eine Pfeilscheibe aus Hanf. Wir üben immer damit. Wir treffen uns oft. Oh, ich wollte schon immer mal Pfeilschießen lernen. Na, dann komm doch morgen gegen Abend zu uns. Wir üben immer hinter der Müllkippe. Kennst du sie? Die hinter dem Friedhof? Ja. Halt, hier wohne ich. Dankeschön. Bis morgen Nachmittag um 6 also. Okay, danke. Fuchs 3 an alle Füchse. Kommen! Warum bist du mit dem Typ losgefahren? Was ist mit deinem Mofa? Er wollte mich unbedingt wegbringen. Ich habe zugestimmt, um ihn auszuhorchen. Kann Bohne nicht auf Schleichweg mit meinem Mofa kommen? Er fährt doch schon ganz gut. Gut, geht klar. Hast du was erfahren? Ich glaube, ich bin dicht dran. Mehr darüber nachher bei mir. Kommt schnell! Riecht das gut. Was gibt's denn heute Abend? Ja, es sollte Kaltschale geben aus Johannisbeeren, dann Steak mit Salat und hinterher mein selbstgemachtes Eis. Leider hat Vater eben abgesagt. Er muss mit Geschäftsfreunden essen. Zu schade. Könnten da nicht Bömmel, Delfin und Bohne mit uns essen? Ach, meinst du vielleicht Claudia, Dieter und Jochen? Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Na, prima. Bömmel liebt dein Eis so. Weißt du, wie er es nennt? Matsch am Paddel. Er ist ein netter Junge. Und sein Vater ist zu bewundern, dass er neben seiner vielen Arbeit so gut für seinen Sohn sorgt. Muss doch schwierig für ihn sein nach dem Tod seiner Frau. Da kommt schon Bohne. Hat sich keiner erwischt mit dem Mofa? Nee, ich hab's vorsichtshalber hier in der Papageiensiedlung geschoben. Hallo, da sind wir! Hallo! Bömmel hat Bohnes Fahrrad auf dem Buckel balanciert. Klasse! Also, was war? Erzähl. Ich werde meinen Freund Matthias Krache morgen um 18 Uhr zum Bogenschießen besuchen. Dann wird sich sicherlich mehr ergeben. Es sieht so aus, als wären wir auf der richtigen Fährte. Er hat an seinem Autoschlüssel einen Klunker, der wie ein geklauter Bronzebuchstabe aussieht. Und deine Stenorette? Oh, hab ich ganz vergessen. Michael geht mit seinen Freunden in sein Zimmer, stellt die Stenorette auf Rücklauf und spielt den Funkfüchsen das an sich ganz belanglose Gespräch vor. Sag ich's nicht, das ist doch der von gestern. Wer von gestern? Unsere Knollennase. Was? Ihr kennt den Knaben? Wir waren uns vorhin nicht ganz sicher, als du mit ihm ins Auto stiegst. Wir haben ihn auf dem Friedhof gesehen. Gestern Nachmittag hatte Claudia einen Zusammenstoß mit ihm. Sie hat ihn beschimpft und ihm eine geklebt. Was? Du hast diesem Kleiderschrank eine geklebt? Und es hat nicht schlecht geklatscht. Und er hat sich das gefallen lassen? Er wollte hinter mir her, aber Bohne hat ihn mit einem Judo-Griff aufs Kreuz gelegt. Alle Achtung. Ich werde mich also morgen hinter der Müllkippe im Bogenschießen üben. Vielleicht erfahre ich ja etwas. Riecht das gut. Würdet ihr mir beim Tischdecken helfen? Es wäre nett, wenn ihr Dieter und mir beim Essen Gesellschaft leisten würdet. Die Kinder mussten den Eltern melden, dass sie später nach Hause kommen würden. Dann genossen alle das wunderbare Essen und halfen später Frau Dummer beim Abräumen und in der Küche. Jetzt sitzen sie noch etwas zusammen und besprechen die Ereignisse des Tages. Das Gespräch dreht sich bald um die schwierige Situation von arbeitslosen Jugendlichen, die bei aller Herumgammelei womöglich auf dumme Gedanken kommen. Ich denke mir, dass es sich auch bei den Grabschändern um junge Leute handelt, die sich selbst überlassen sind. Sie wissen nicht, dass sie so ziemlich das Schäbigste tun, was es gibt, die Gräber der Verstorbenen zu schänden. Jeder Verstorbene hat ein Recht darauf, dass man seine letzte Ruhestätte respektiert. Dafür haben diese jungen Leute kein Gefühl, weil sie nicht einmal als Lebende respektiert werden. Sie meinen, die meisten Menschen hätten sie abgeschrieben und hacken auf ihnen herum. Kein Wunder, dass sie schließlich zu solchen Mitteln greifen, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber dann kann man doch solche Sachen nicht entschuldigen, Mutter. Natürlich nicht. Man könnte höchstens versuchen, es zu verstehen. Nicht als Schmähung der Toten, sondern als Provokation der Lebenden. Trotzdem möchte ich diesen Burschen das Handwerk legen und sie ein für alle Mal von dieser Zerstörungswut heilen. Das möchte ich auch, Kinder. Und dazu wünsche ich euch Glück. So viel haben die Funkfüchse Frau Dummer noch niemals reden hören. Nachdenklich trennen sich die Freunde. Am nächsten Tag begibt sich Michael sehr gespannt zur alten Müllkippe. Tatsächlich gibt sich Knollennase Mühe mit dem neuen Bekannten. Aber Michaels Versuche mit Pfeil und Bogen sind recht kläglich. Schließlich wird Matthias Kracher abgelenkt, als ein blauer VW in der Senke erscheint, in der die Jungen ihren Schießplatz haben. Michael schleicht sich zu einem günstigen Beobachtungsplatz und macht interessante Entdeckungen. Ein dünnes, großes Mädchen, dessen Haar in unzähligen Zöpfen geflochten ist, schleppt mit Knollennase schwere Kisten in den blauen VW. Als eine der Kisten zu Boden fällt, sieht Michael durch sein Fernglas die Trümmer von Bronzebuchstaben zu Boden fallen. Fuchs 3 in alle Füchse, QRV. Anton Fuchs 3, höre dich gut, was liegt an? Funk Fuchs 3 an Fuchs 1, seid ihr gut verteilt? Alles wie abgemacht, spätere Treffpunkt, erste Bahn könnte abbrennen am Friedhof. Soeben wird ein blauer Volkswagen beladen, offenbar auch mit Teilteile von Buchstaben und ähnlichem. Fahrer ist ein Mädchen, lattenlang mit Zopffrisur. Matthias, die Knollennase, lädt mit ein. Die sind gleich fertig. Nummer des VW ist XA220. Roger. Werde versuchen, als Anhalter zuzusteigen und den Weg zu verfolgen, den das Mädchen mit der heißen Ware nimmt. Ruhig. Fuchs 2 an alle Füchse. Wenn Bommes Licht schafft, kann Claudias ja mal versuchen, mitgenommen zu werden. Sie geht jetzt zur Straße und winkt, egal ob Bommes schon im Wagen sitzt oder nicht. Fuchs 1 an alle Füchse, das ist gut. Claudia soll aber nichts riskieren. Roger. Fuchs 3 an alle Füchse. Der Wagen XA220 wendet. Fährt los. Auf die Plätze. 10 bis 99. Cheerio. Michael geht auf Umwegen wieder zum Schießplatz zurück. Nach einiger Zeit kommt auch Matthias Knollennase wieder und betrachtet amüsiert Michaels Bemühungen, mit einem Pfeil auch nur in die Nähe des schwarzen Zentrums auf der Zielscheibe zu treffen. Nun muss ich aber rennen. Ich habe die ganze Zeit vertrödelt. Wir haben noch eine Übung. Was übt ihr denn? Wir haben so eine kleine Funkgemeinschaft und üben zweimal in der Woche. Erzähl mal, wie das funktioniert. Das sind doch so kleine, rechteckige Sprechbüchsen, ne? Taugen die denn was? Und ob die was taugen? Wenn einer von uns mit den Hausaufgaben nicht zurechtkommt, ruft er die anderen und schwupps, klappt alles. Man kann sich also auch über größere Strecken verständigen, zum Beispiel vor einer Radarfalle warnen? Klar, das geht ganz einfach. Und wie weit reichen diese Quasselbüchsen? Mindestens 5 Kilometer am Stadtrand. In der Nacht auch 10 Kilometer, wenn keine größeren Hindernisse dazwischen liegen. Ey, Rudi, komm mal rüber! Dies ist Michael Dummer. Wenn er herkommt zum Üben und ich bin nicht da, dann leihst du ihm einen Bogen, verstanden? Michael macht jetzt, dass er von der Müllkippe wegkommt. Auf dem Friedhof trifft er Bömmel und Bohne. Bömmel hatte also kein Glück bei seiner Anhalterei. Den drei Freunden bleibt jetzt nichts weiter übrig, als zu warten, bis Claudia sich wieder einfindet. Michael ist ein bisschen besorgt und hofft, dass Claudia sich nicht auf riskante Unternehmungen einlässt, während die drei Funkfüchse nicht wissen, wo sie ist. XA220. Wohin willst du? In die Gegend vom Bahnhof, bitte. Dann steig ein. Da fahre ich auch ungefähr hin. Wenn dir ein kleiner Umweg nichts ausmacht, dann bringe ich dich bis zum Bahnhof. Vielen Dank, Sie sind sehr nett. Ich nehme gern an, denn ich bin verflixt müde. Ah, nicht so förmlich. Sag einfach Doris zu mir. Wenn ich darf, gern. Ich bin Claudia. Schönes Haar hast du, Claudia. So golden und so lang. Ihre Afro-Look-Frisur gefällt mir aber auch. Ah ja, mir nicht besonders. Aber mein Freund wollte es so am liebsten. Trotzdem sehr nett. Weißt du, ich bin früher auch viel getrennt. Einmal von Köln bis Berchtesgaden in 24 Stunden mit 5 Wagen. Das war so ein Sport von unserer Clique. Mein Freund Mattes ist mal von hier aus mit einem Wagen als Anhalter bis Lissabon gefahren. Dann quer durch Portugal und Spanien. Muss ein irrer Trip gewesen sein. Mir hat's am besten in Marokko gefallen. Und du bist ja weiter rumgekommen, Doris. Es geht. Aber jetzt habe ich das hinter mir. Jetzt bleibe ich lieber hier und verdiene meine Brötchen ordentlich. So, jetzt hier rechts rein. Ich habe hier kurz was zu tun. Bleib ruhig im Wagen sitzen. Kann ich nicht helfen? Nicht nötig. Das machen Kurt und Bernie rascher als wir. Kann ich mal inzwischen... Ich meine, wo ist denn hier... Geh um die Werkstatt rum. Du wirst schon finden. Claudia nickt Doris zu und umrundet die alte Autoreparaturwerkstatt. Auf der anderen Seite geht sie rasch in Richtung auf den Schuppen zu, durch dessen Vordertür die beiden Mechaniker, Kurt und Bernie, die Kisten mit dem Metall schleppen, die auf der Müllhalde eingeladen worden waren. Claudia presst ihr Ohr an eine Lücke in der Bretterwand und hört Stimmen. Schwer wie Blei und bringt doch nichts ein. Wir beide sollten unseren Plan verwirklichen und uns die Hüttenhausplastik holen. Der große Engel hat mindestens 80 Kilo Bronze, das lohnt sich. Aber wenn Mattis dahinter kommt, dass wir extra Touren reiten, zieht er uns das Fell über die Ohren. Aber woher soll er es erfahren? Wir werden sie noch in dieser Nacht holen. Dann kommt er gar nicht erst auf die Idee, dass wir es gewesen sein könnten. Schließlich hat er ja angeordnet, dass hier mindestens 3 Wochen kein Ding mehr gedreht werden soll. Solange, bis die alarmierte Polizei wieder eingeschlafen ist. Wenn sie Streife geht? Na, sie wird in der Nacht 1 bis 2 Mal über den Friedhof gehen. Aber gegen 2 wird sich bestimmt da nichts mehr tun. Das ist unsere große Chance. Und wie willst du das Ding transportieren? Ja, nichts leichter als das. Wir werden den gummibereiften Anhänger mitnehmen, ihn am Südausgang des Friedhofs abkuppeln und bis zum Hüttenhorstgrab ziehen. Dann packen wir die Bronzeplastik auf den Anhänger, ziehen ihn zurück, kuppeln ihn an den Wagen, fertig. Klasse, wenn... Mama, schlaft ihr? Ach, halt bloß die Klappe. Claudia hat genug gehört. Sie eilt in die Toilette und betätigt die Spülung. Doris wartet schon auf sie, während Kurt und Bernie die letzte Kiste in den Schuppen schleppen. Doris fährt mit Claudia in die Stadt und lädt sie ein, sie einmal zu besuchen. Ihre Arbeitsstelle ist das Reisebüro am Markt. Claudia beeilt sich, mit dem nächsten Bus in Richtung Friedhof zu fahren, wo Bohne, Michael und Bömmel schon ungeduldig auf sie warten. Ausführlich berichtet Claudia, was sie gesehen und gehört hat. Michael macht sich Notizen, denkt dann einige Minuten nach und ergreift schließlich wie so oft als klarster Denker die Initiative. Die Sache ist gerissen. Heute Nacht startet das Unternehmen Nachtschatten. Beginn 1.30 Uhr. Und wie sollen wir von daheim fortkommen? Auf die übliche Weise. Ich übers Dach, meine kleine Schwester aus dem Fenster, Michael ebenfalls. Bei Bömmel gibt's sicher keine Probleme, weil sein Vater Spätdienst bei seinen Tankstellenbesuchen hat. Oh, ich hab Bammel. Auf alle Fälle können wir nicht die Polizei alarmieren. Denn vielleicht überlegen sich die Burschen die Sache nochmal. Und wie stehen wir dann da? Und wo sollen wir die beiden erwarten? Wir werden uns vor dem Friedhof auf die Lauer legen. Mhm. Dann sehen wir, wo sie den Wagen parken. Ja. Wenn sie die Skulptur abmontieren, rufen wir mit den Handgurten Bömmel. Der postiert sich nämlich am Haupteingang in der Nähe der Telefonzellen. Mhm. Von da aus kannst du die Polizei rufen, Bömmel. Immer ich. Ich will dabei sein, wenn die beiden beobachtet werden. Aber wir brauchen doch an der wichtigsten Stelle einen guten Mann, der schnell handelt. Ja, genau. Ja, wenn du meinst. Schon vor der verabredeten Zeit treffen sich die Funkfüchse am vereinbarten Ort und besprechen noch einmal ihre Strategie. Bömmel soll sich über den Friedhof begeben und Posten an den Telefonzellen beziehen. Mach's gut, Bömmel. Bin ich froh, dass ich jetzt nicht allein über den Friedhof gehen muss. Macht dir das gar nichts aus? Naja, ich meine... Nach Unsinn, du hast doch deine Handgurke. Also bis später. Funkfuchs 1 an alle Füchse. Na, hier schleichen 2 Kerle durch die Gegend. Hoppla, was machst du denn hier? Aua. Was ist denn das? Hey, Kerl! Hey, das war ein erstklassiger Haken. Den hab ich. Oh. Funkfuchs 1 an alle Füchse. Einen hab ich. Der andere rennt in Richtung Fuchstreffpunkt. Oh. Aufpassen! Den hat sich Bohne soeben zur Brust genommen. Mit einem dieser tollen Judo-Griffe, weißt du? Was ist mit dem Wagen mit Kurt und Bernie? Als bei dir das Getöse begann, rollten die Herrschaften gerade auf uns zu. Als sie die Autotüren öffneten, hörten sie den Lärm. Wie der Wind waren sie fort, aber Rückwärtsgang und ohne Licht. Pech, aber zwei haben wir jedenfalls. Ich bringe meinen jetzt zu euch. Der große Kerl lässt sich widerspruchslos von Bömmel zu den anderen Funkfüchsen bringen. Den Sack lässt den Bömmel natürlich auch schleppen. Empört sehen die vier Freunde eine Menge von Kupfer- und Bronzelettern, die die beiden in dieser Nacht bereits abmontiert haben. Die beiden Kerle sind windelweich und betteln darum, nicht angezeigt zu werden. Bestimmt sind sie zum ersten Mal auf dem Friedhof gewesen, behaupten sie. Und sie wollen es auch bestimmt nicht wieder tun. Auch die Polizei ist inzwischen eingetroffen. Aber zuerst ist Polizeimeister Stark mal wieder nicht recht im Bild. Das kennen die Kinder schon von ihren Erlebnissen mit der Haschischbande und von den Ärgernissen im Jugenddorf. Sie radeln nun langsam durch die Nacht in Richtung Papageiensiedlung. Das war aber eine blöde Sache, dass ausgerechnet heute Nacht noch zwei angeboten, die gleiche Absicht hatten. Ob Matthias überhaupt nichts mit den Grabständern zu tun hat? Also wie ich Doris kenne, macht sie keine krummen Sachen. Vielleicht kauft Knollnase das Zeug nur und weiß nicht, woher es kommt. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Deshalb habe ich auch nichts verlauten lassen von deinen Beobachtungen in der Reparaturwerkstatt. Kurt und Bernie dürfen nämlich nichts von unserem Verdacht merken. Sonst könnten sie der Polizei erzählen, sie hätten das Zeug auf der Müllkippe gefunden oder sonst wo. Also beobachten wir weiter. Den Funkfüchsen ist nur noch eine kurze Nachtruhe gegönnt. Claudia ist erstaunlich frisch beim Frühstück, während Bohne immer noch nicht richtig wach ist. Vater Becker nimmt die beiden heute mit zur Schule. Einsteigen, es ist höchste Zeit. Wir sind schon da. Na, alles klar für die Mathearbeit? Alles klar, Michael hat mit uns geübt. Sehr lobenswert, dass er euch so selbstlos ist. Also so selbstlos nun wieder nicht, großer Häuptling. Sein Hauptinteresse liegt wohl mehr daran, möglichst viel mit deinem niedlichen Töchterlein zusammen zu sein. Dafür nimmt er sogar Bömmel und mich in Kauf. Ekel, Michael ist der Freund von uns allen. Aber deiner im Besonderen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Wie kommt es, dass die Väter immer zuletzt erfahren, wenn ihre Söhne und Töchter mit dem Erwachsenwerden beginnen? Tja, weil sie in ihren Söhnen und Töchtern noch immer die Säuglinge sehen, die sie einmal waren. Ist das nicht von mir? Ansprache von Herrn Direktor Becker zu Beginn des letzten Schulfestes. Also dann, und macht mir keine Schande. Oh, jetzt steig schon aus. Ja. Jetzt wieder in die Pendeln. Morgen, Herr Direktor. Guten Morgen. Morgen, ihr Füchse. Hat euer Vater was gemerkt? Nicht die Bohne. Mein alter Herr kam gerade von einer zusätzlichen Nachtreparatur zurück. Ich musste ihm alles erzählen. Er war ganz schön sauer und will mit aufs Präsidium gehen. Nicht übel. Dann haben wir gleich einen Elternteil dabei, wie es Vorschrift ist. Außerdem will er deinen Vater anrufen und sich nach meinen schulischen Leistungen erkundigen. Ja. Sag mal, habt ihr schon beraten, was wir nun unternehmen müssen? Ja, wir wollen im Schuppen von Matthias Knollnase auf der Müllhalde einen Besuch machen. Und zwar auf dem Nachhauseweg. Bei dieser brüllenden Hitze wird da sonst niemand sein. Studienrat Dr. Bock wartet schon auf die Schüler der 8. Klasse. Als kleine Teufelei wird er nicht die Aufgaben für die Arbeit benutzen, die eigentlich vorgesehen waren. Auf der Wandtafel prangen zwei unbekannte Aufgaben, auf die sich natürlich niemand vorbereiten konnte. Ein Raunen der Bestürzung geht durch den Raum. Claudia und Bömmel blicken sich ratlos an. Was ist zu tun? Bömmel zieht langsam unter der Bank die Antenne seines Funksprechgerätes heraus und klopft dreimal gegen die Membran. Michael hat fest versprochen, auf Empfang zu bleiben. Ja, bitte? Tut mir leid, ein Anruf von meiner Frau aus ihrem Kurort. Rupert, übernimm die Aufsicht. Und Ruhe, bitte. Dringend. Funkfuchs 1 an Fuchs 3. Aufgabe 14 und 15 sind dran. Lösungsschema vergessen. Kommen. In Windeseile nennt Michael dem Freund die notwendigsten Hilfen zur Bewältigung der Aufgaben. Claudia schreibt mit. Es ist ja zweifelhaft, wie lange Bohne die Illusion von Dr. Bock aufrechterhalten kann, dass er mit dem behandelnden Arzt von Frau Bock spricht. So, da bin ich wieder, wenn ich den erwische. Rupert, weiter bist du noch nicht? Wie geht es denn, Claudia? Mittelprächtig, Herr Studienrat. Ich habe mit meinem Vater geübt. Vielleicht schaffe ich ja mal eine 3. Das wäre ja schön. Sieht gar nicht schlecht aus, Jaitz. Wirklich? Wirklich. Ich glaube fast, dass du es schaffen kannst, wie Claudia auf eine 3 zu kommen. Claudia und ich üben beinahe täglich mit Michael, ich meine mit Michael Dummer. Dr. Bock schlendert weiter durch die Klasse. Dabei zerbricht er sich den Kopf darüber, wie es möglich sein konnte, dass Claudia Becker und Jochen Jaitz eine so elegante Lösung der beiden Aufgaben eingefallen ist. Kurz vor dem Ende der Stunde werden die Hefte eingesammelt. Beim Pausenklingeln eilt alles erleichtert auf den Hof. Als Bömmel an seinem Mathematikpauker vorbeimarschieren will, hält er ihn am Ärmel fest. Hast du deine Handgurke dabei? Sicher, Herr Studienrat. Wir wollen doch in der Pause etwas auf dem Hof üben. Kannst du mir das Gerät bitte mal geben? Aber sicher. Bitteschön. Funk Fuchs 1 an alle Füchse. Es hat geklappt. Hast du... Das ist doch Studienrat Bock, der macht sich einen Spaß mit dir. Hier ist das Gerät. Ihr habt mich wahrscheinlich ausgetrickst, aber ich kann es natürlich nicht beweisen. Ich konnte die Stimme übrigens nicht erkennen, aber es war niemand aus der Ärzteschaft dieses Kurortes, der mich sprechen wollte. Sollte sich jemand einen Scherz mit Ihnen erlaubt haben? Es hat mich jemand auf den Arm genommen. Aber noch einmal falle ich nicht herein. Noch einmal ruft mich bestimmt niemand mehr bei einer Mathearbeit an. Mach's gut, Jochen. Hat der Bock dich erwischt? Beinahe. Ein schlauer Fuchs ist er. Beinahe hätte er alles aus mir herausgelockt. Wir müssen in der Schule einen besonderen Code verwenden. Ja. Und sollten außerdem lieber auf diese Tricks verzichten. Vorläufig steht keine Mathearbeit ins Haus. Nach der Schule fahren die vier Funkfüchse nicht zur Papageiensiedlung, sondern in die Nähe der Müllkippe. Claudia und Bömmel gehen in Richtung auf den Schuppen, aus dem Doris die Metallteile in ihren VW geladen hat. Bohne und Michael bleiben zurück. Die Handgurken natürlich empfangsbereit. Niemand ist zu sehen. Von Fuchs 1 an Fuchs 2. Wir machen uns ran. Vielleicht schaffen wir es, in den Schuppen hineinzukommen. Soweit man das durch die Ritzen hier sehen kann, ist auch keiner drin. Punkt Fuchs 1 an Fuchs 2. Die Luft ist rein. Wir versuchen jetzt an der Hinterseite hereinzukommen. Roger. 2 an Fuchs 1. Aufpassen. Vorsicht. 55 und Roger. Fuchs 2, hören. Hier, Delfin. Wir sind drin. Bömmel untersucht gerade die Kisten. In denen, die er bis jetzt aufgemacht hat, ist nur Buntmetallschrott. Nichts von Friedhof. Weiter suchen. Es muss dort etwas sein. Menschenskind, hier sind Buchstaben, anscheinend vom letzten Beutezug. Die sind noch nicht einmal zerschlagen. Hier das große B mit dem Schnörkel. Das ist von Großmutters Grab. Und hier das K, das E, das C. Ich kann so schlecht sehen, muss die Kiste ein bisschen rausziehen. Fass mal mit an. Komisch, die war irgendwo mit dem Bindfaden festgemacht. Oh, hier ist ja auch das kleine R. Wir haben die Grabschänder. Unsere Buchstaben nehme ich mit. Bömmel, die Handgurke. Hier, Fuchs 1. Was? Rink, Gefahr! Sofort die Hütte verlassen. Alles wieder dicht machen. Der blaue VW ist schon am Eingang der Müllkippe. Ein Mädchen macht gerade das Tor auf. Verkrümelt euch. Geht durchs Seitental, das Michael euch beschrieben hat. Roger. Gemeinsam wuchten sie die Kisten wieder auf ihren alten Platz, kriechen durch die losen Latten nach draußen und laufen gebückt davon, während schon der VW auf sie zuzurollen droht. Außer Atem kommen sie bei Michael und Bohne an und berichten von ihrem Erfolg. Wären die vier Funkfüchse noch ein bisschen länger geblieben, dann hätten sie auch noch Matthias Krache, großes K, kleine Rache, mit seiner Knollennase erleben können. Hier, halt mal die Taschenlampe. Und? Siehst du? Sieht aus, als hätten wir Besuch gehabt. Oder warst du an den bewussten Kisten? Wie käme ich dazu? Eingeschaltet und ganz durchgelaufen. Der Kassettenrekorder ist noch heiß. Wie ist der denn eingeschaltet worden? Hier, der Bindfaden reicht bis zum Schalter. Wenn an dem Bindfaden gezerrt wird, weil einer meiner Jungs an die Kisten will, dann schaltet sich das Gerät ein. Ich spul mal zurück, bin ja gespannt. Okay. Oh, hier ist ja auch das kleine R. Wir haben die Grabschänder. Hey, was ist denn das? Die Stimme kenne ich doch. Was sagst du da? Das ist doch die Kleine, die ich gestern als Anhalterin mitgenommen habe. Vorher war da noch so ein dicker Bursche, der mitgenommen werden wollte. Den habe ich abblitzen lassen. Bist du völlig übergeschnappt, mit der heißen Ware jemanden mitzunehmen? Jetzt sag nur noch, dass du sie auch noch bis zur Werkstatt mitgenommen hast. Hab ich. Du bist doch ein selten dämliches Geschöpf. Das war doch jemand, der uns auskundschaften wollte. Jetzt musst du vor allem diesen Kram hier schleunigst abholen lassen. Na, das weiß ich auch. Aber wo du das Mädchen bis zur Werkstatt mitgenommen hast, können Bernie und Kurt die Sache nicht übernehmen. Es sei denn, sie brächten sie gleich zum Einschmelzen fort. Ja, das ist die Idee. Ist der Dreck erst einmal eingeschmolzen, dann kann niemand mehr beweisen, was es früher gewesen ist. Man kann dir überhaupt nichts beweisen. Du musst nur die beiden unteren Kisten mit dem anderen Schrott füllen. Also schön, ich rufe die Burschen an. Fang du schon an, das Zeug einzuladen, aber beeil dich. Und wenn das erledigt ist, suche ich die Leutchen, die da herumgeschnüffelt haben. In der Eisdiele sitzen die Funkfüchse und überlegen die weiteren Schritte. Wir sollten jetzt sofort die Polizei einschalten. Ich denke, wir haben diesen großes K, kleine Rache in der Klemme. Er scheint der Boss einer Bande zu sein, die Buntmetalle überall zusammenstiehlt. Der Meinung bin ich auch. Also auf zum Telefon. Michael geht in einen Nebenraum und informiert die Polizei über die Beobachtungen der Funkfüchse. Eine Streife wird sofort in Richtung Müllkippe aufbrechen. Na, was ist? Ich habe kurz gemeldet, was anliegt und dass Eile geboten ist. Ich denke, wir fahren jetzt auch zum Schießplatz an der Müllkippe und sehen uns an, was da jetzt passiert. Michael ist schon bald da. Sein Mofa ist ja schneller als die Fahrräder. Auf dem Bogenschießplatz ist reger Betrieb. Funkfuchs 3 an alle Füchse, kommen! Funkfuchs 1 an Fuchs 3! Wir sind soeben am Tor angekommen. Was ist los? Fuchs 3 und Fuchs 1. Sie laden alles Zeug auf. Die Polizei muss schnell kommen, sonst ist das Diebesnest leer. Dann, was können wir tun, um sie aufzuhalten? Ihr müsst das Tor verrammeln, damit sie nicht so schnell abrauschen können. Die Polizei muss doch jede Sekunde kommen. Ich mache jetzt Schluss, damit man mich nicht vermisst. Roger und Cheerio. Roger! Wir haben dich schon vor der Lücke, lieber. Hilfe an alle Füchse, Hilfe! Fuchs 1 an Fuchs 3. Was ist los? Die Stimme kenne ich doch von meinem Rekorder. Wie funktioniert das Ding wohl? Ach, hier. Ihr sollt herunterkommen. Euer Freund ist ohnmächtig geworden. Ein Pfeil hat ihn am Arm getroffen. Schnell kommen! So, mein Lieber. Dich verpacke ich jetzt und leg dich in die Hütte. Da kannst du dich erholen. Matthias! Was hast du gemacht? Was ist denn mit ihm? Mach den Mund zu, doofes Stück. Er ist nur ein bisschen chloroformiert. Mit dem Ding hier hat er uns seine Bande auf den Hals gehetzt. Sie wartet oben und will das Tor verrammeln. Verdammt, dann haue ich besser ab, ehe womöglich die Polizei kommt. Du bleibst, bis alles verladen ist. Wir müssen den Kastenwagen nehmen. Mit dem VW kriegen wir nicht alles weg. Los, los, Beeilung! Sie kommen. Und einmal wieder mit Vorankündigung. Sieh mal rüber. Der Anführer macht eine Fliege. Der versucht doch tatsächlich mit seinem Motorrad den Hang der Müllkippe hochzurauschen. Und er liegt genau richtig. Die Polizei kommt von entgegengesetzten Richtung. Ob der ihn entwischt? Bernie und das Mädchen starten direkt auf uns zu. Die haben die Polizei wohl gar nicht gehört? Dort drüben fährt der Anführer, dort am Hang mit dem Motorrad. Cäsar Delta 4 an Zentrale. Hier Einsatz Müllkippe. Grad fährt soeben nördlichen Müllberghang empor und wird vor dem Südeingang Friedhof auftauchen. Das sind die Wagen der Bande. Im VW sind die beiden Kisten mit Buntmetallen vom Friedhof. Der andere Wagen hat unverfänglichen Schrott gebracht. Ich glaube, mein Wagen hat einen Achsenbruch. Herr Wachtmeister, ich laufe Ihnen nicht weg. Ich gebe auf. Ich auch. Wachtmeister Peters, Sie bleiben hier. Die anderen beiden bitte mit mir zur Hütte. Ihr Kinder, verdrückt euch bitte. Nein, das tun wir nicht. Sie haben unseren Freund geschnappt. Wir müssen ihn suchen. Warte, Claudia. Aber Claudia ist nicht zu halten. Sie rutscht mehr, als dass sie läuft den Abhang hinunter um die Hütte herum. Ein merkwürdiges Krächzen führt sie zu ihrem Freund. Michael hat einen Knebel im Mund und die Arme sind verschnürt. Aber er hat sich von seinem K.O.-Schlag erholt. Schnell hat ihn Claudia befreit. Sie ist sehr glücklich und lässt Michaels Hand gar nicht wieder los. Beide gehen aus dem Schuppen heraus. Und dich hat man verschleppt? Ja, sie haben gemerkt, dass ich ihnen auf die Schliche gekommen bin. Es waren die Friedhofschänder. Der Bursche mit der Knollennase ist ihr Anführer. Wo ist er eigentlich? In der Reparaturwerkstatt Ludwigstraße 15 können Sie den anderen Komplizen dingfest machen. Kurt heißt er. Woher wisst ihr das alles? Still mal. Die Besatzung eines anderen Streifenwagens hatte einen Motorradfahrer Matthias Krache festgehalten. Achtung, Cäsar Delta 4, festnehmen und ins Präsidium bringen. Wieder werden die Kinder aufs Präsidium bestellt, um ihre wichtigen Zeugenaussagen zu machen. Hauptkommissar Büscher kennt die Funkfüchse schon von der Haschespanden-Affäre. Heute erzählen die Freunde ausführlich davon, wie sie auf das Treiben der Grabschänder aufmerksam wurden und warum sie die Polizei nicht gleich alarmiert haben. Herr Büscher kann den Kindern auch erklären, warum es Knollnase Kracher so eilig hatte, die gestohlene Ware zu entfernen. Er spielt ihnen das Band vor, das durch die sinnreiche Erfindung von Knollnase mit dem Bindfaden an der Kiste eingeschaltet wurde, als Bömmel und Claudia sich in der Hütte zu schaffen machten und von dem bevorstehenden Polizeieinsatz sprachen. Raffiniert. Das hätte ich Knollnase nicht zugetraut. Kommt jetzt. Wir sind fertig. Schade, Claudia. Ich dachte, wir wären Freundinnen geworden. Es tut mir leid, Doris, aber ich konnte nicht anders handeln. Wir mussten diesen Schweinereien auf dem Friedhof ein Ende bereiten. Wir sehen uns wieder, Michael. Das sage ich dir. Hoffentlich nicht. Das habe ich Matthias auch immer gesagt. Es muss Schluss sein mit diesen Sachen. Michael, Bohne und Claudia haben sich bei ihren Eltern die Erlaubnis geholt, bei Bömmels Vater und natürlich bei Bömmel den Abend zu verbringen. Als erster der Eltern der vier Funkfüchse erfährt nun Herr Jeitz alle Einzelheiten des Unternehmens Nachtschatten. Als Bohne und Claudia von Michael vor dessen Haus verabschiedet werden, ruft Frau Becker Michael zu, dass da noch ein Telefonanruf für ihn sei. Telefon für mich? Jetzt? Komisch. Kommt mit rein und wartet. Vielleicht ist es etwas von Interesse. Setzt euch einen Moment. Ja, hier Michael Dummer. Hör zu, Dummer. Du hast uns mit dem Schlüsselbund reingelegt. Aber die Sache ist noch nicht zu Ende. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wir werden Rabatz machen, dass euch die Augen übergehen. Ende. Na, was war jetzt los? Ein seltsamer Anruf. Könnte fast Knollnase gewesen sein. Klang aber ziemlich fremd. Er sagte, sie schliefen nicht und morgen früh würden wir unsere große Überraschung erleben. Ob sie nochmal auf dem Friedhof zuschlagen wollen? Das wagen sie nicht. Wieso ist großes K, kleine Rache, denn nicht mehr auf dem Präsidium? Wenn jemand einen festen Wohnsitz hat, darf er nicht festgehalten werden, glaube ich. Wir müssen das Unternehmen Nachtschatten wiederholen. Erst dann ist dieser Ofen endgültig aus. Die Polizei würde uns jedenfalls für hysterisch halten, wenn wir sie wieder alarmieren würden. Also müssen wir nochmal ran. Sollen wir uns 23:30 am Südausgang des Friedhofs treffen? Quatsch. Wir fahren gemeinsam parat von der Busschleife los. Das ist besser, als allein durch die Nacht zu strampeln. Ich rufe eben Bömmel an. An jedem Eingang muss einer bereitstehen und mit der Handgurke melden, wenn jemand den Friedhof betritt. Das machen Bono und Bömmel. Claudia und ich gehen zum Grabmal der Bäckers. Sobald sich jemand nähert, gebt ihr laut und folgt in sicherem Abstand, bis wir diesen jemand eingekreist haben. Ist das klar? Hier könnten wir uns gut verstecken. Fünf eins und alle Füchse. Motorrad hält am Südausgang. Es ist Knollnase mit einem anderen Jungen. Sie verschwinden im Friedhof. Ich gehe hinterher, Roger. 2 an alle Füchse. Habe alles verstanden. Melde mich baldmöglichst. Ich rufe jetzt die Polizei und komme anschließend zu euch, falls ihr Hilfe braucht. Fuchs 3 an alle Füchse. Wir warten also ab, was die beiden Eindringlinge tun werden. Sie sind noch nicht in Sicht. Fuchs 1 an alle Füchse. Ihr werdet gleich Sichtkontakt haben. Ruhe bitte, ich schließe. Claudia und Michael ducken sich tiefer. Michael prüft noch einmal, ob seine Kamera schussbereit ist. Knollennase und sein Kumpan schleichen dicht an den beiden wachsamen Funkfüchsen vorbei. Der kleinere Bursche trägt ein Brecheisen. Ein sauberer Schuss, die habe ich auf dem Film. Verdammt, was war das? Michael, du Sauhund! Natürlich geben die beiden Genossen nicht auf. Wieder sind Michael und Bömmel in eine saftige Keilerei verwickelt. Claudia hat ein Wäscheseil mitgebracht und schließlich gelingt es, Matthias Kracher und seinen Kumpan zu fesseln. Gleich kommt die Polizei. An sich bist du ja zu feige dazu, zu deinen Untaten zu stehen. Aber in der Nacht Grabsteine umschmeißen, das kannst du. Halt die Fresse! Ihr habt gut lachen. Wenn ihr wüsstet, immer wird man als Faulpelz hingestellt, der sich Arbeitslosenunterstützung erschleicht. Na, du könntest doch Arbeit finden bei deiner Figur. Hast du eine Ahnung? Reisebüro am Markt, Doris Schiller. Hallo Doris, hier spricht Claudia. Willst du weiter schnüffeln? Ich wollte dich nur anrufen, weil wir beschlossen haben, morgen den Grabstein von Frau Berke wieder aufzustellen und die Grabsteine wieder in Ordnung zu bringen. Möchtest du da vielleicht mitmachen? Wenn ich darf. Du darfst nicht, nur du sollst. Doris, ich möchte, dass du meine Freundin wirst. Wann? Wir treffen uns um 17 Uhr am Südeingang. Die Funkfüchse und Doris arbeiten unter der Anleitung von Steinmetzmeister Krone und können am Abend wirklich zufrieden sein mit ihren Leistungen. Bei Luigi schauen sie kurz herein, um sich ein schnelles Eis zu leisten. Bömmel genießt, natürlich, Feigeneis mit grünem Pfeffer, während Bohne sich an Doris wendet. Was ist mit Matthias? Er hat alles gestanden und ist bis zur Verhandlung auf freien Fuß gesetzt worden. Er wird euch nicht mehr belästigen, das hat er versprochen. Er will hart arbeiten, damit er den angerichteten Schaden bezahlen kann. Die Funkfüchse sind sehr froh am Abend dieses Tages. Dass Doris bei ihnen war, zeigte ihnen, dass keiner ein schlechter Kerl bleiben muss, der mal solche scheußlichen Dinge getan hat. Eigentlich, so finden Claudia, Bohne, Bömmel und Michael, waren sie doch alle ganz in Ordnung. Man musste nur ab und zu ein bisschen nachhelfen. Und mehr hatten sie ja schließlich nicht getan.